Deutschlandfunk, Soundcheck. Ja, guten Abend zum Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Die Musik der Band, die wir in den nächsten zwei Stunden hören, die ist schon ein bisschen älter in der Regel. Die Band ist auch schon ein bisschen älter. Sie gibt es seit 40 Jahren. Ich weiß nicht, ob diese Band die dienstälteste Rock'n'Roll-Band ist, die es gibt. Es könnte sein, einige behaupten es sei ein Status Quo, aber möglicherweise ist es auch die Band, die uns zwei Stunden lang ab jetzt, ab 5:05 begleitet. Es geht natürlich um die Rolling Stones, um ihre heimlichen Lieben, und das sind in diesem Fall Country-Songs und Blues und Rhythm and Blues. Die Rolling Stones also zwei Stunden lang mit Country und Blues. Möglicherweise hatten sie ein schönes Weihnachtsfest. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Die Rolling Stones und No Expectations, eine Aufnahme von 1968. Später dann tauchte dieser Song No Expectations noch einmal auf einer LP auf, ein Jahr später. Aber diese Aufnahme von 1968 ist von einer CD, die heißt Rock'n'Roll Circus und die ist erst vor ein paar Jahren erschienen. Bei diesem Rock'n'Roll Circus dreht es sich darum, die Rolling Stones hatten vor, in Zusammenarbeit mit der BBC eine Fernsehreihe aufzunehmen. Aus dieser Fernsehreihe ist nie etwas geworden, bis auf einen Dummy, auf eine Nullnummer, auf eine Versuchsnummer. Aus dem Jahr 1968, vom 11. Dezember 1968 ganz genau. Mit dabei bei dieser Nullnummer, dieser Fernsehshow, waren Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull und ja, John Lennon und Yoko Ono und eben die Rolling Stones. Und der Song, den sie gerade sang, der hieß No Expectations natürlich. Schon auf ihren ersten LPs hatten die Rolling Stones Blues-Songs gesungen. Noch nicht selber komponiert, aber eben das, was zum Beispiel Jimmy Reed oder Willie Dixon oder Muddy Waters oder Chuck Berry ihnen anboten. Das hatten sie übernommen. Das klang immer noch ein bisschen wie Beatmusik, wie eine Mischung aus Beat und Blues, aber Blues war natürlich die Wurzel, von der sie kamen. Sie gingen dann Mitte der 60er nicht einfach so nach Chicago, um bei Chess Records, bei dem Label von Willie Dixon und Muddy Waters und vielen, vielen anderen Bluesleuten, Songs und LPs zu machen, sondern das hatte seinen Grund, eben die Liebe zu dieser Musik und auch die Beeinflussung durch den schwarzen Blues. Das ist die eine Geschichte. Zum Country kommen wir etwas später, denn da ist ein Mann relativ entscheidend, von dem wir dann auch gleich hören werden. 1968 erschien die LP Beggar's Banquet. Auch da 1, 2, 3 Bluesnummern drauf. 1969 erschien dann Let It Bleed. Und von Let It Bleed hören wir zwei Songs. Der erste ist einer, den Keith Richards damals gesungen hat. Und der heißt You Got the Silver, die Rolling Stones. Hey, baby, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul. You got the silver, you got the gold. Diamonds from the mine. Well, that's alright. It'll buy some time. Waiting here at your kitchen door. Thank you. You Got the Silver von der LP Let It Bleed und Gesang. Ich sagte es, Keith Richards. Denn der Sänger war ja eigentlich natürlich auch damals schon Mick Jagger. Übrigens noch die beiden Aufnahmen und die nächste auch immer noch mit Brian Jones. Brian Jones war noch unter den Lebenden. Und bei diesem Song hatte er Autoharp gespielt und bei der Nummer davor, bei No Expectations, Slide-Gitarre. Einer der Hits, den die Stones zu dieser Zeit 1968, 1969 hatten, war Honky Tonk Woman natürlich. Und dann gab es auf dieser LP Let It Bleed eine Fassung mit demselben Text, mit derselben Melodie, die sich aber dennoch ein bisschen anders anhörte, nämlich noch ein bisschen mehr Country-mäßiger, als es Honky Tonk Woman war. Honky Tonk Woman war eigentlich, nein, das war eine Rock'n'Roll-Nummer. Der Song, der hieß, klar, Country Honk. Und das ist der nächste Country Honk von der LP Let It Bleed. Here we go. On a hot and dusty night, we were eating eggs in Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You a lashing, smashing hunger man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. You're the misread great executive I see heavily advertised. You're the great gray man whose daughter licks policemen's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. Laughing in my grave. When the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They have a tasty habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. Boys will be boys and play with toys, so be strong with your beast. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer, so stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen, why you all work for me. Mimo from Turner, die Rolling Stones 1968 im März 1968 in London aufgenommen. Veröffentlicht 1970 erst als Single und dann aufgenommen eigentlich, das sollte man besser sagen, für den Film, für Mick Jaggers und James Fox Film Performance, der dann 1970 in die Kinos kam. Ein Nachtrag noch zu dem Song, den wir vor Mimo from Turner hörten. Country Honk nämlich. Country Honk war der erste Song, bei dem Mick Taylor dabei war und Gitarre spielte. Brian Jones hatte dann die Band verlassen und nun ja, dann starb er halt. Und hier bei diesem Song, bei Mimo from Turner, spielte Ray Cooder Slide-Gitarre. Ray Cooder war einer der 3, 4, 5 Gitarristen, die mal im Gespräch gewesen sind, damals 1968, wer denn Brian Jones ersetzen soll. Wir wissen, dass es Mick Taylor gewesen ist, aber Ray Cooder war einer der, wie soll man sagen, Auserwählten und er hatte schlicht und einfach keine Lust, weil es ihm zu viel Stress bedeutet hätte. Wir machen einen Sprung von 1970, also von der Veröffentlichung von Mimo from Turner in das Jahr 71. Wir gehen also mehr oder weniger chronologisch vor und naja, nicht jede LP bzw. CD kommt zum Einsatz, sondern eben nur die Songs, die typisch sind für Country- oder Blues-Songs von den Rolling Stones. 1971 erschien Sticky Fingers und unter anderem auf Sticky Fingers dieser Song Wild Horses. Thank you. Roses von der LP Sticky Fingers aus dem Jahr 1971. Andy Warhol hatte das Plattencover damals entworfen. Also das LP-Cover. Wir sind im Zeitalter der Langspielplatte natürlich. Und die LP zierte eine Männerhose. Ein gewisses Körperteil ragte heraus, also war relativ deutlich zu sehen, das will ich damit sagen. Und der Schlitz dieser Jeans, höchstwahrscheinlich die Jeans von Mick Jagger und auch sein Hintern darin, die Jeans wurde geöffnet und wieder geschlossen von einem tatsächlich richtigen Reißverschluss. 1971 die Rolling Stones, Sticky Fingers, das Cover, wie gesagt, entworfen von Andy Warhol. Der bekannteste Song dieser LP ist sicherlich System of Fiend gewesen. Die letzten Minute eines sterbenden Fixers, der nur noch von fern die Sirene des Ambulanzwagens hört, den Doktor nicht mehr erkennen kann und um eine letzte Morphiumspritze bettelt. Wir hören einen weiteren Song von dieser LP von Sticky Fingers. Natürlich nicht System of a Down, sondern einen weiteren Song, der, ja, ein Country-Song war. Dead Flowers. Take me down, little Susie. Und noch einen Song von dieser LP von Sticky Fingers. Das wird dann wieder ein Blues. Das ist übrigens einer der wenigen Songs, die wir heute Nacht hören, die ein anderer geschrieben hat. In diesem Fall zwei andere, also andere an. Andere als Mick Jagger und Keith Richards. Ich sagte ja schon, zu Anfang ihrer Karriere hatten sie Standards, die damals noch keine Standards waren, sondern im Laufe der Zeit, weil eben unter anderem auch weiße Band diese Songs nachspielten. Also sie hatten Standards aufgenommen von Chuck Berry, von Muddy Waters, von Willie Dixon und so weiter und so fort. Das irgendwann denn sein gelassen, weil sie in der Lage waren, solche Songs selbst zu komponieren mit Jagger und Keith Richards. Aber der nächste Song, der ist von Fred McDowell und Reverend Gary Davis von derselben LP von Sticky Fingers und der heißt You Gotta Move. Und nun halt zu der Geschichte, wie sie mehr oder weniger zu Country-Musik gekommen sind. Und das ist der dazugehörige Song Sweet Virginia. Thank you. Sweet Virginia, die Rolling Stones aus dem Jahr 1972 von der LP Exile on Main Street. Exile on Main Street hieß die LP deshalb, weil sie England verlassen mussten, weil sie von der Finanzbehörde verfolgt worden waren. Sie hatten Steuerschulden in Millionenhöhe und obwohl die Band sehr, sehr viel Geld verdiente, stand sie kurz vor der Pleite. Und diese Doppel-LP aus dem Jahr 1972 wurde in Hollywood und in Frankreich, dorthin waren sie geflüchtet, aufgenommen. Exile on Main Street, nochmal der Outcast-Blues, der Spieler, Kommandanten und Trunkenbolde. Nochmal Songs von Pennern, Prostituierten und Zuhältern voller Aggression, Obszönität und Poesie. Wobei die Poesie eigentlich überwog. Exile on Main Street meinen bis heute noch viele Leute, sei die beste LP der Rolling Stones bis heute gewesen. Eine Doppel-LP damals, wie gesagt. Mit vielen, vielen Songs, die in der Blues- und in der Country-Tradition standen. Und nun halt also diese Geschichte. Keith Richards hat einen Mann namens Gram Parsons kennengelernt. Gram Parsons ist Birds-Mitglied gewesen, gründete dann mit anderen Birds-Mitgliedern die Band The Flying Burrito Brothers und ging dann solo auf Tournee und spielte zwei Solo-LPs ein. Er war übrigens der, der Emmylou Harris auf die Sprünge geholfen hatte. Aber Gram Parsons galt und gilt bis heute als das genetische Verbindungsglied zwischen Country und Rock and Roll. Parsons starb sehr, sehr früh. Auch er nahm Drogen sämtlicher Art. Auch er griff gerne zur Flasche. Aber er ist damals ein Kumpel von Keith Richards gewesen und hatte an dieser Doppel-LP Exile on Main Street seinen Teil. Er wurde nicht erwähnt, weil er aus vertraglichen Gründen nicht erwähnt werden durfte. Wenn Sie diese CD Exile on Main Street zu Hause haben, schlagen Sie Seite 3 auf. Da sind in der Senkrechten 3,5 Fotografien, rotstichige Fotografien. Ein Mann guckt von links nach rechts. Man sieht ihn also von der Seite. Und genau dieser Mann, das ist Gram Parsons gewesen, der, ja, wann ist Parsons gestorben? 74, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Fragt man heute diese neuen US-amerikanischen Bands, die das machen, was man Amerikaner nennt oder Alternative Country, auf wen beziehen sie sich? Auf Gram Parsons. Wir hören noch einen Song von dieser Doppel-LP Sweet Virginia, Quatsch, von dieser Doppel-LP Exile on Main Street. Und dieser Song, den wir jetzt hören, der heißt Stop Breaking Down. Street, some grandmama stop. Die Rolling Stones, Winter hieß der Song. Und obwohl er so klingt, als hätte ihn Mick Taylor geschrieben können, ist er natürlich von Mick Jagger und Keith Richards geschrieben worden. Winter aus dem Jahr 1973 von der LP Goat's Head Soup, die im Original, soweit ich mich entsinne, tatsächlich mit einem Ziegenkopf vorne drauf, der in einem großen Topf war und gekocht wurde, erschien, aber die Plattenfirma hatte etwas gegen dieses Cover, die Presse hatte auch etwas gegen dieses Cover und dann erschien die LP in einer gereinigten Coverversion, wenn man so will. Diese LP, God's Head Soup, hatte zwei Hits, Do Do Do Do Do, Heartbreaker und Angie natürlich, der andere, diese großartige Schnulze, die bei Partys immer dann aufgelegt wurde, wenn man eng tanzen wollte. 1973, wie gesagt, und die 70er Jahre waren möglicherweise sowieso das Jahrzehnt, in dem die Stones am kreativsten waren. Es gibt einige, die das abstreiten, eben deshalb, weil Mick Jagger mittlerweile dem Jet Set angehörte, weil sie sich zurückgezogen hatten, weil es in der Band ein wenig kriselte, weil sie nach Altamont Schwierigkeiten hatten, wieder auf die Beine zu kommen. Aber sie schafften es und in der Retrospektive sind die 70er Jahre vielleicht tatsächlich das Jahrzehnt, in dem sie die tollsten und besten Schallplatten und die besten Songs gemacht haben und die beste Musik gemacht haben. Und in 5 Minuten hören wir uns dann wieder.